Erster im achten Monat im zweiten Jahr von Darius sprach Gott zu Sachaja. Sachaja war der Sohn von Berechja. Zweiter Gott war sehr wütend auf eure Vorfahren. Dritter sagt dem Volk, kommt zurück zu mir. Dann komme ich zu euch zurück. Das sagt Gott. Vierter seid nicht wie eure Vorfahren. Sie hörten nicht auf die Worte der Propheten. Sie änderten ihr Leben nicht. Fünfter, wo sind eure Vorfahren jetzt? Leben die Propheten für immer? Nein. Sechster, aber meine Worte haben eure Vorfahren erreicht. Sie sahen ihre Fehler ein. Sie sagten, Gott hat genau das getan, was er geplant hatte. Siebter, am 24. Tag im 11. Monat sprach Gott wieder zu Sachaja. Achter, nachts sah ich einen Mann auf einem roten Pferd. Er stand zwischen Bäumen. Hinter ihm waren rote und weiße Pferde. Neunter, ich fragte den Engel, was bedeuten diese Pferde? Er sagte, ich zeige es dir. Zehnter, der Mann sagte, Gott hat diese Pferde geschickt. Sie laufen über die ganze Erde. Elfter, die Reiter sagten zum Engel, wir waren überall. Auf der ganzen Erde ist es ruhig. Zwölfter, der Engel fragte Gott, wie lange bist du noch wütend auf Jerusalem? Das geht schon 70 Jahre. Dreizehnter, Gott antwortete dem Engel mit guten Worten. Diese Worte geben Hoffnung und Trost. 14. Der Engel sagte, sag allen, dass Gott Jerusalem und Zion sehr liebt. 15. Gott ist wütend auf die stolzen Völker. Sie haben Jerusalem absichtlich wehgetan. 16. Gott sagt, ich helfe Jerusalem wieder. Die Menschen bauen meinen Tempel auf. Man wird die Stadt wieder aufbauen. 17. Meinen Städten wird es wieder gut gehen. Gott tröstet Jerusalem und wählt es aus.